Erster du, Menschensohn, nimm einen Ziegelstein und lege ihn vor dich hin, damit du darauf ein Bild der Stadt Jerusalem zeichnen kannst. Zweiter danach sollst du eine Belagerung darstellen, indem du Mauern, Türme und Rampen baust sowie Soldaten und Werkzeuge um die Stadt herum aufstellst. Dritter nimm eine eiserne Pfanne und stelle sie wie eine Wand zwischen dich und die Stadt, damit die Belagerung als Zeichen für das Volk Israel beginnt. Vierter lege dich dann auf deine linke Seite, weil du die Schuld des Volkes Israel für eine bestimmte Anzahl von Tagen tragen sollst. Fünfter ich habe festgelegt, dass du 390 Tage lang auf dieser Seite liegen musst, was genau der Anzahl der Jahre ihrer Schuld entspricht. Sechster wenn diese Zeit vorbei ist, sollst du dich für 40 Tage auf deine rechte Seite legen, um die Schuld des Volkes Juda zu tragen. Siebter du sollst dein Gesicht und deinen nackten Arm fest auf die Belagerung Jerusalems richten, während du gegen die Stadt prophezeist. Achter ich werde dich mit Seilen festbinden, damit du dich nicht von einer Seite auf die andere drehen kannst, bis die Zeit deiner Gefangenschaft endet. Neunter nimm verschiedene Getreidesorten und Hülsenfrüchte, um daraus Brot zu backen, das du während der gesamten Zeit auf deiner Seite essen wirst. Zehnter du darfst täglich nur eine kleine, genau abgewogene Menge von diesem Brot essen, damit du die Nahrung über den Tag verteilt verbrauchst. Elfter auch das Wasser sollst du genau abmessen und nur in kleinen Mengen trinken, während du auf deiner Seite liegst. Zwölfter du sollst dein Brot wie einen Gerstenkuchen essen, den du vor den Augen der Menschen über menschlichem Kot backen musst. Dreizehnter der Herr sagte, dass die Israeliten ihr Brot genauso unrein essen werden, wenn ich sie unter die fremden Völker vertreibe. 14. Ich antwortete jedoch, ach, Herr und Gott, ich war noch nie unrein, da ich seit meiner Jugend niemals Fleisch von verendeten oder zerrissenen Tieren gegessen habe. 15. Daraufhin erlaubte er mir, Rindermist anstelle von menschlichem Kot zu verwenden, damit ich darauf mein Brot zubereiten konnte. 16. Er erklärte mir weiter, dass er die Nahrungsvorräte in Jerusalem vernichten werde, weshalb die Menschen ihr Essen und Trinken voller Angst abmessen müssen. 17. Schließlich werden sie so großen Mangel an Brot und Wasser leiden, dass sie wegen ihrer Schuld verzweifeln und langsam schwächer werden.